Übung 3. Beispiel. Hoffentlich scheint bald die Sonne. Ich bin auch froh, wenn die Sonne scheint. Ich bin auch froh, wenn die Sonne scheint. Ich bin auch froh, wenn die Sonne scheint. Und jetzt Sie. Hoffentlich scheint bald die Sonne. Ich bin auch froh, wenn die Sonne scheint. Hoffentlich kommt er bald. Ich bin auch froh, wenn er kommt. Hoffentlich kauft er das Auto. Ich bin auch froh, wenn er das Auto kauft. Hoffentlich schmeckt das Essen. Ich bin auch froh, wenn das Essen schmeckt. Hoffentlich haben wir bald Urlaub. Ich bin auch froh, wenn wir Urlaub haben. Hoffentlich ist das Wetter schön. Ich bin auch froh, wenn das Wetter schön ist. Hoffentlich kann ich schlafen. Ich bin auch froh, wenn ich schlafen kann. Hoffentlich muss ich nicht arbeiten. Ich bin auch froh, wenn ich nicht arbeiten muss.